So, schönen guten Abend, Radio FSK, freies Senderkombinat Hamburg mit der Sendung Klingding zu empfangen auf 93 MHz Antenne, 101,4 MHz im Kabel oder weltweit als Livestream über www.fsk-hh.org. Mein Name ist Gerd Vierkötter und ich werde heute die Sendung komplett leiten. Der Heiner Metzger ist heute nicht da, aber wird nächsten Monat wieder zu hören sein. Und zwar am 21. August, da ist die nächste Klingding-Sendung. Ich möchte heute den zweiten Teil, wie angekündigt, über die Pianistin, Komponistin und auch Sängerin Rosudan Mayparjani machen. Und möchte heute mit einem Stück anfangen von ihr, das sie zu einem Film geschrieben hat, beziehungsweise umgekehrt. Auf jeden Fall diese Zusammenarbeit mit einer Künstlerin namens Monika Nuber, die möchte ich heute vorstellen. Und wer über Monika Nuber etwas hören möchte, beziehungsweise noch mehr sehen möchte von Monika Nuber, was sie so gemacht hat, derjenige kann auf ihre Homepage gehen, das ist www.monikanuber.de. Man kann den Film, das ist ein animierter Kurzfilm, auch sehen im Netz, und zwar auf der Vimeo-Seite von Rosudan. Also am besten auf die Vimeo-Seite gehen und den Namen Rosudan Mayparjani eingeben. Und dann kann man den Film sehen, der den Titel trägt Mandragora. Und Mandragora, das ist ein anderes Wort für Alraunen, und das ist eine Pflanzengattung in der Familie der Nachtschattengewächse, um das mal zu erklären. Und die gemeine Alraune wird vor allem durch ihre Kulturgeschichte oftmals als Ritual- und Zauberpflanze angesehen. Aber weil ich Rosudan Anfang des Jahres interviewt habe in Stuttgart, kann sie noch mehr dazu sagen, und deswegen möchte ich jetzt Rosudan zu Wort kommen lassen. Ich habe gespielt und zufällig kam Monika, einfach zum Zuhören. Und dann meinte sie, weißt du, wo ich dich gesehen und gehört habe? Da dachte ich, genau, die brauche ich, weil ich war am Überlegen, wer könnte für mich die Alraune sein. Ja, und dann, ob ich Lust hätte, zu ihrem Animationsfilm über Alraune Musik zu schreiben. Und ich muss sagen, ich hatte keine Ahnung von Alraune, welche Pflanze das ist, wusste ich einfach gar nicht. Und aber erstmal, klar, gerne mache ich. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert über die Pflanze und fand ich einfach ihre Geschichte auch ganz toll und spannend und aufregend. Und habe auch einen ganzen Vortrag von einer Ethnologin angehört und fand ich wirklich sehr interessant, einfach welche Vorstellungen aus welchen Tatsachen entstanden sind. Ja, also zum Beispiel, dass die Alraunen, hat man geglaubt, dass die entstehen aus den Tränen und aus Sperma und aus Urin von den Verstorbenen, die auf Galgen aufgehängt werden. Ja, das, was sie im letzten Moment so rauslassen, und dass dann aus der Erde Alraunen entstehen und die ganze Lebenskraft von den Verstorbenen auch in denen praktisch gespeichert ist. Und deshalb kommt diese ganze magische Wirkung von den Pflanzen, von diesen Wurzeln. Und wo diese Ethnologin auch erklärt hat, dass tatsächlich auch die Alraunen gerne in so einem trockenen so Steinboden wachsen und dass die Galgen auch auf solchen Böden oft aufgestellt worden sind. Genau, und dann mit dem Hund, eben, dass die Gefahr war, dass wenn man selbst nachts die Alraune rausnimmt, dass sie einfach so laut schreit, dass man dann versteinert wird, und deshalb hat man, also musste man ein Ritual machen, um diese Wurzel rauszunehmen, und hat man irgendwie mit Schwert dreimal umkreist die Pflanze, und dann hat man den Hund einfach angebunden an die Pflanze und dann irgendein Futter hingelegt, so Fleischstück oder so, und dann ist der Hund losgerannt und rausgerissen die Pflanze und ist halt Hund dabei versteinert worden. Und genau, und die Pflanze hat man ja für alles Mögliche gebraucht, als Heilpflanze, als Gift, als Geburtshilfe und Fruchtbarkeits Mittel und genau, und diese ganzen Sachen, Geschichten habe ich so ein bisschen auch im Text. Das ist auch georgischer Text tatsächlich in dem Stück. Und das habe ich alles so eingebaut. Und Monika hat das auch in Bilder dann umgesetzt. Hatte ich von der Monika den Wunsch, dass ich schreien soll. Also das ist das mit dem Höhepunkt. Da musste unbedingt ein schlimmer Geschrei vorkommen, also wie die Pflanze schreit. Und das habe ich auch versucht zu machen. Und das ist dann im Höhepunkt von dem Stück. Und die Bilder, die haben was sehr, sehr Reduziertes, sehr Archaisches irgendwie. Und dieser Schrei wird ja auch gezeigt, aber mit einfach so feineren, einfach diesen. Es hat was sehr so Ethnisches für mich, der Film, also die Bilder. Und ist vielleicht fast, klingt in der Musik irgendwie dramatischer, als es im Bild aussieht. Aber ich finde, das geht irgendwie ganz schön zusammen. Okay, soweit Rosudan Mybariani zu dem Film Mandragora von Monika Nuber. Und ich möchte jetzt die Musik dazu spielen. Und ja, das Stück heißt Mandragora natürlich. Peswepi mitashi, Helepi mitashi, Peswepi mitashi, Pehepi mitashi, Tsenare di Roda. So, hier ist immer noch Radio FSK mit der Sendung Klingding. Und wir haben gerade von der georgischen Pianistin und Komponistin Rusudan Mayperiani das Stück Mandragora gehört. Das Musik ist zu einem Film von Monika Nuber. Und ich wiederhole es nochmal, man kann diesen Film sehen, es ist ein animierter Kurzfilm. Wenn man auf Vimeo geht und den Namen von Rusudan Mayperiani eingibt, dann wird man diesen Film finden, Mandragora. Ich habe Rusudan noch befragt über ihre Texte und von ihrer letzten CD, die sie gemacht hat, die den Titel trägt Night Songs from an Old City, hat sie viele Texte von dem georgischen Dichter Galaktion Tabitze benutzt und so ein bisschen was über Galaktion Tabitze kann ich vielleicht sagen, geboren 1891 und gestorben 1959 in Tiflis. Und Tabitze war auch eine recht tragische Figur. Er hat sich stark vom französischen Symbolismus beeinflussen lassen und hat sehr klangvoll und lautmalerisch über Themen geschrieben wie Einsamkeit, Isolation, Lieblosigkeit und albtraumartige Ahnungen. Es gibt einige Gedichte, die von ihm sehr populär sind. Der Dichter ist nicht so bekannt hier in Deutschland, aber wird jetzt langsam wiederentdeckt. Und Gedichte wie Ohne Liebe, Ich und die Nacht, Der Wind weht, die alle so um 1913 bis 1924 entstanden sind, die waren recht populär, zumindest in Georgien zu dieser Zeit. Er wurde von der Sowjetunion toleriert als populärer Dichter, jedoch auch sehr unter Druck gesetzt. Und zu dieser Zeit wurden seine Gedichte auch eher kryptischer und ein bisschen albtraumartiger. Und in den 20er Jahren hat er sich dann eher von dem Symbolismus abgewendet und hat eher patriotisch orientierten Realismus betrieben, kann man sagen. Und was kann man noch über ihn sagen? Die Texte wurden schon mal von ihm benutzt, und zwar von dem Komponisten Gia Cancelli. 84 und 85 hat er Stücke von ihm damals benutzt. Ich möchte aus der CD von Rosudan noch ein paar Stücke spielen. Und zwar, bevor ich das aber mache, möchte ich Rosudan noch mal zu Wort kommen lassen, wie sie auch so ein bisschen über die Texte spricht und eben auch über Galaktion und Tabizé. Das war ziemlich eine tragische Figur, Galaktione, und er hat eben, seine Frau ist nach Sibirien deportiert worden, und letzten Endes hat er starke auch so Alkoholprobleme, war sehr vereinsamt und hat sich dann in der Psychiatrie das Leben genommen, indem der aus dem Fenster gesprungen ist. Und sehr viele Gedichte von ihm thematisieren die Einsamkeit, die Isolation, aber vor allem auch die Faszination für seine Heimat, ja, für seine Umgebung, eben das Magische in dem, was er sieht und was er wahrnimmt. Und das hat mich so sehr fasziniert, seine Melancholie und seine besondere Wahrnehmung von der Umgebung. Und für mich war ja in dieser CD das Thema meine eigene Jugendjahre sozusagen, bevor ich nach Deutschland gekommen bin, und wo es wirklich sehr spezielle Zeit war und einfach erstmal alles im Umbruch war durch Sowjetkollaps und dann Bürgerkrieg. Und aber das hatte, also für mich hatte diese Zeit auch sehr viel Zauber und sehr viel Faszination letzten Endes, weil die Reduzierung von Möglichkeiten draußen hat irgendwie dazu geführt, dass man innen drin dafür einfach umso mehr in seiner Fantasie aufgegangen ist. Und für mich hat das jetzt konkret bedeutet, einfach war für mich Musik unglaublich wichtig. Ja? Und sei das klassische Musik spielen, sei das in der Bibliothek sitzen und mit so Wackelkontakt-Kopfhörern irgendwie alte Musik hören, oder sei das mit anderen Studenten, für andere Studenten was schreiben und spielen und oder einfach Freunde treffen und sitzen und vom leckeren Essen träumen. Also es waren alles ganz, eben Auswirkung von diesen komischen Zeiten, was für mich eben auch ganz besonderen Reiz hatte. Und dann auch dadurch auch diese Aufbruchsstimmung oder der Wunsch, irgendwie wegzugehen, aber nicht mit dem, ah, hier ist blöd, hier will ich nur weg, sondern das, was da war, hatte auch, wie gesagt, gleichzeitig unglaubliche Faszination und ja, und das Magisches und gleichzeitig dieser Aufbruchsstimmung wegzugehen und noch was anderes zu finden. Aber jetzt habe ich mich ein bisschen verfahren in diesem, von Galaktion bin ich komplett weggekommen. Was ich sagen wollte, für mich war beim Komponieren von diesen Stücken diese Stimmung ganz wichtig, von Georgien 90er Jahre, und hat für mich sehr viel Ähnlichkeit gehabt mit Galaktionis Stimmung von den Gedichten. Ja, die erzählen oft von einem Ort, also wahrscheinlich Ort, wo der herkommt, was einerseits beschreibt er als Ort, was völlig unvergleichbar ist, weil es so unglaublich schön, unglaubliche Schönheit ist, und gleichzeitig ein Ort von unerfüllter Träume ist. Es ist so, geht sehr oft zusammen bei ihm. Und wie der beschreibt, die Orte, das hat mich oft einfach erinnert, wie ich die Orte wahrgenommen habe. Soweit Rosudan Mayperiani zu dem Dichter, zu dem georgischen Dichter Galaktion Tabitze und den Einfluss, den seine Lyrik auf ihre Kompositionen gehabt hat. Ich möchte jetzt aus dieser CD, die Rosudan gerade erwähnt hat, noch drei Stücke spielen. Und die CD heißt Night Songs from an Old City. Und ich spiele nacheinander Once Upon a Time. Danach Wept by the Wind und dann noch In This Dark Night. Utare belim haria. Utare belim haria. Hier ist immer noch Radio FSK mit der Sendung Klingding. Und was wir gerade hörten, war Rosudan Malperiani. Das Stück hieß Once Upon a Time von der CD Night Songs from an Old City. Als nächstes möchte ich nochmal ein Stück von dieser CD spielen, und zwar Wept by the Wind. Karit dati repulia, unu geshot stenilia, mi prinavda. Holy to felat kat motsvenilia. Das tiroda midamo, it's nepotat epita suravtnen, chrupel sishorepi, shemtek tofli movitada. Vizos motiv tives, sheva chuesi tive, chemi gulisi tives, sheva chue, chemi gulisi tives. Achla tovshi chapulia, unu geshot shtenilia, miprinavda potolita felat katmotsvenilia. Roda midamo, it's nepodat epitas suravtnen, chrupel tsishorebi, shemdek tovli movitada, vitsus motiv tives, sheva chuesi tive, chemi gulisi tive. Chemi gulisi tzives. Achla tovshi chapulia, unu geshot shtenilia, miprinavda potolita felat katmotsvenilia. Karit dati repulia, unu geshot shtenilia, miprinavda. So, wir hörten gerade Rosudan Malperiani, Wept by the Wind. Und noch ein letztes Stück aus dieser, wie ich finde, sehr gelungenen CD, Night Songs from an Old City. Und dieses Stück heißt In This Dark Night. Nelly Ramit, Virazada Dis. Viratsa dadi sakart veloshi Ampneli ramit viratsa gnesis Viratsa gnesis sakart veloshi Ampneli ramit satra Zremlebisnamit, Chmadairisa. Ukvetsis karma shori, shorim tebi, dairisa. Iski gulav, gunesis, ambneli gami. Nelichamit, Chmadairisa. Da shorim tebi, dairisa, da Chmadairisa. Sakartveloshi. Ampneli Pyramid Satras Ismis Khmada Irisa Tvali Mevseba Tsremlebis Namid Tsremlebis Namid Khmada Irisa Ukvetsis Karma Shori Shori Tepi Da Irisa Iski Kulav Amneli Hamid, Amneli Hamid, Khmada Irisa, Da Shorim Tebi, Da Irisa, Da Khmada Irisa. Bneli Amhamid, Khmais Mista Irisa, Bneli Amhamid, ist immer noch Radio FSK mit der Sendung Klingding am heutigen 17. Juli 2020 und wir sind zu empfangen auf 93 MHz Antenne oder 101,4 MHz im Kabel oder weltweit auch als Livestream über www.fsk-hh.org. Was wir gerade gehört haben, war nochmal ein Stück aus der CD Night Songs from an Old City von Rosudan Maiperiani, die ich jetzt heute nochmal porträtieren möchte. Und das Interview, was ich mit ihr geführt habe, da möchte ich nochmal was draus spielen. Und zwar habe ich Rosudan befragt, welche Auswirkungen denn Orte in Tiflis auf ihre Kompositionen haben oder gehabt haben. Und lassen wir sie am besten selbst zu Wort kommen. Auf jeden Fall. Also tatsächlich war das, merke ich, Unterschied. Jetzt sind es schon 20 Jahre vergangen, wo ich weg bin. Und am Anfang, wo ich zurückgekommen bin nach Georgien, hatte ich sehr starkes Empfinden für bestimmte Orte, die mit bestimmter Inhalt praktisch für mich so gefüllt waren. Und jetzt erstens, das Stadtbild verändert sich sehr stark, das macht bestimmt auch was aus, aber auch zeitlicher Abstand, dass dieses Gefühl nicht mehr in der Intensität aufkommt, aber trotzdem ist ja das Gefühl irgendwo in mir drin. Und die Orte haben sehr viel Bedeutung. Also jetzt in dem Fall, für konkret diese CD, war für mich die Altstadt, das war einfach so direkt wie reingeflossen in meine Musik, ja, und ja, da muss ich jetzt einfach an Orhan Pamuk denken, wo der sagt, dass für ihn die Orte sind wie so Zeichen, die auf bestimmte Erinnerungen verweisen. Und auch mit Veränderung von Stadt, also mit der ganzen neuen Architektur, dass es mit Abriss von jedem Gebäude, mit dem du was verbindest, was Persönliches, stirbst durchaus auch ein Teil von dir. Aber klar, trotzdem kommen neue Gebäude, neue Generationen, neue Menschen, neue Erlebnisse, neue Erfahrungen und dann ist es ja so eine Wandlung, ja, dann entstehen neue Geschichten. Also. Soweit Rosudan Maiperiani zu dem Einfluss von Orten in Tiflis auf ihre Komposition. Ich möchte jetzt eine Komposition nochmal spielen von ihr, die sie Elsewhere genannt hat und die auch aus dieser CD ist, die ich schon mehrmals erwähnt habe, nämlich Night Songs from an Old City. Darche bitu kahve bim khmas, darche bi kahve bi, darche bitu. So, das war gerade nochmal Rosedan Mai Periani mit dem Stück Elsewhere. Und ich habe noch einen letzten Beitrag sozusagen von dem Interview. Und da ich mich mit ihrer Musik schon länger beschäftige, wollte ich noch von ihr wissen, was für sie Melancholie bedeutet, weil ich denke, viele Stücke stimmen mich melancholisch oder haben einen melancholischen Ausdruck, sagen wir es mal so. Und dazu habe ich sie befragt und ich fand auch ganz interessant, was bei Wikipedia über Melancholie stand. Wird gerne als auch Schwarzgalligkeit übersetzt, schwarze Galle. Und wird bezeichnet durch einen Schwermut bzw. Schwermütigkeit, Schmerz, Traurigkeit und Nachdenklichkeit. Und die meisten Leute, denke ich, würden sagen Traurigkeit, aber heute wird der Begriff eher durch den Begriff Depression ersetzt, was ich nicht immer so ganz verstehe, aber das ist wohl so. Das wird in der Musik natürlich auch oft thematisiert. Man hat oft, wenn die Leute sagen, es ist ein trauriges Stück, dann meinen sie vielleicht eher manchmal, es ist ein melancholisches Stück. Und dazu habe ich Russo dann auch befragt, was sie davon hält. Das fand ich ganz spannend, was sie darüber gesagt hat. Ich würde das auf jeden Fall als eine der Inspirationsquellen bezeichnen, Melancholie. Wenn ich jetzt genauer beschreiben würde, wäre für mich Melancholie wahrscheinlich so ein Grundschmerz über Verlust, Trennung, aber auch Sehnsucht nach jemand, nach etwas. Wahrscheinlich schon so eine Grundtrauer über die Vergänglichkeit. Und oder konkrete Vergänglichkeiten im eigenen Leben. Aber nichts Hemmendes, Negatives, sondern eigentlich etwas, wo man auch sehr gerne verweilt. Und gerade wenn man das in die Musik verwandelt, ist es einfach so ein Raum, in dem ich mich sehr gerne aufhalte. Soweit Rosodan Malperian über den Begriff Melancholie bzw. was es für sie bedeutet und für ihre Komposition. Ich möchte dazu, ja, vielleicht zu diesem Gedanken, den sie gerade geäußert hat, oder Gedanken, möchte ich noch ein Stück spielen von der CD Night Songs from an Old City, die ich mittlerweile fast gänzlich vorgestellt habe über die beiden Sendungen. Und das letzte Stück, das ich spielen möchte, hat sie betitelt Bygone Dream. Siehst Maria, Hier ist immer noch Radio FSK mit der Sendung Klingding. Mein Name ist Gerd Vierkötter. Radio FSK zu empfangen über 93 MHz Antenne oder 101,4 MHz im Kabel oder auch weltweit als Livestream auf www.fsk-hh.org. So, was wir gerade gehört haben, war noch ein letztes Stück von Rosudan Maipariani, die ich über die letzten zwei Sendungen porträtiert habe. Und ich möchte nochmal die Zusammenarbeit mit Monika Nube erwähnen. Das war das erste Stück, was ich heute Abend gespielt habe. Wer diesen Film dazu sehen möchte, zu diesem Stück, geht einfach auf Vimeo und gibt dort den Namen Rosudan Maipariani ein. Und dann kann man den Film Mandragora dort anschauen. Ich möchte heute noch andere Musiker vorstellen, unter anderem einen Musiker aus Sardinien, von Sardinien, und zwar Dario Elia. Dario ist Sänger, Komponist, Gitarrist, Produzent und ist so ein bisschen schwierig einzuordnen, was er macht. Seine Stücke werden oft verglichen mit den Stilen oder Musikern oder mit der Musik von Musikern wie David Sylvian, Nick Cave, Leonard Cohen, Mike Patton, Brian Eno oder auch Robert Fripp. Er hat viele Kollaborationen weltweit gemacht, auch übers Internet. Nicht nur schon vor dem Lockdown hat er mit Leuten übers Internet zusammengearbeitet. Und ja, die Stücke sind so eine Kreuzung vielleicht aus Avantgarde-Jazz, könnte man sagen. Ein bisschen Ambient-Art-Rock, was man als Minimalist und bezeichnet, ist vielleicht auch ein bisschen dabei. Psychedelische Elemente, auch Natursounds verarbeitet er gerne. Und ja, wir hören einfach mal rein in eine Aufnahme, die ich hier aus meinem Archiv ausgegraben habe, aus dem Jahr 2009, erschienen auf Westner House Records. Die CD trägt den Titel Wir Imper Wir und ich möchte daraus das Stück spielen. Ich hoffe, ich spreche das einigermaßen okay aus. Abitudine Pauda Vanita. Thank you. So, hier ist immer noch Radio FSK mit der Sendung Klingding. Und was wir gerade gehört haben, war ein Stück von dem sardischen Musiker Dario Elia, der auch singt und komponiert und Gitarre spielt. Und ich habe jetzt einfach nochmal ein zweites Stück gespielt mit dem französischen Titel Soutiré à la Lune. Zu hören auf der CD bei Wessenhaus erschienen, und die CD trägt den Titel Vie Imper Vie. Ich sollte vielleicht noch erwähnen, wer alles mitspielt auf der CD. Es sind eine ganze Menge Musiker. Am Schlagzeug hörten wir Alessandro Azzori, am Klavier Andrea Granizio, am Bass E-Bass meistens Fabrizio Piras. Und wir haben auch noch verschiedene Sänger und Sängerinnen. Eine Sängerin Ita, ich glaube, es ist eine Frau. Dann Alma Laprida und Orkun Tüzel. Das nächste Stück, was ich von dieser CD noch spielen möchte, trägt den Titel Sol. Sure. Radio FSK mit der Sendung Kling Ding am heutigen 17. Juli 2020. Das war noch ein Stück aus der CD Wir im Bervie von dem sardischen Musiker Dario Elia, der, ja, wie man gehört hat, durchaus vom Rock inspiriert ist, aber allerlei andere Einflüsse hat. Und ich möchte noch ein anderes Stück spielen. Also, was wir gerade gehört haben, sollte ich vielleicht noch ansagen. Sostanza dei Sogni. Und wir hören jetzt noch ein Stück aus dieser CD namens Presto.